6D. 6D. Поставьте предложение в пассивный залог. Viele Touristen besuchten die Ausstellung. Die Ausstellung wurde von vielen Touristen besucht. Wir verkauften das Haus in Berlin. Das Haus in Berlin wurde verkauft. Ответьте, используя сочетание с... Da. Zunächst ein Beispiel. Wo ist die Kirche? Hinten. Die Kirche ist da hinten. Jetzt sind Sie dran. Wo steht der Leierkastenmann? Drüben. Der Leierkastenmann steht da drüben. Wo ist das Brandenburger Tor? Vorne. Das Brandenburger Tor ist da vorne. Теперь задайте вопросы, используя фразы с... Wo? Wir freuen uns auf den Urlaub. Worauf freut ihr euch? Sie ist mit dem Auto nach Portugal gefahren. Womit ist sie nach Portugal gefahren? Er freute sich über das schöne Buch. Worüber freute er sich?